der andenken. Ik heb vandaag in dags nog lidt andenken aan mijn eerste belevenis met de langhorige dunneslee, dat ik aan loon voorjaarsavonden weemoedig bekiek. En wat ik daar bijkomen, dat wil ik zo nu verroren. Als ik konfirmiert werd, kreeg ik ten eerste maal lange buksen aan. Jonge die, wat voel ik me dan? Nu word ik groot, nu word ik een kerel. En nu moest ik me ook zo bomsen broed zeugen. Grün donderdags word ik konfirmiert en Ostern moest ik bats met een Osterball. En daarbij word ik bij deze dag nog zo me grezig bang ween voor die deens. Als we in dat unheimliche Undeute. Und gar kein richtige Menschen. Aber die lange Büchsen gäf mir einen ganz neuen Mut. Die lange Büchsen war ja wohl tämlich lang. Die reck mich mit Boben und die Arms. Dat kittel mich da bei jedem Pet. Die Hausmutter mich so lang mocken lassen, damit ich da nicht gut öd Rut wassen de. Ich muss die Büchsen hängen schon mal ganz kort und stramm anziehen, damit die Büchsen nicht innen ob die Ehe lang sla. Und da stünd ich nur ob den bunten Saal. Die stiefe Konfirmationskragen, die drückt mich so dat Blut zu Kopf. Da will ein pienvoll Gefühl, wo ich doch sowieso als immer so rot war, wenn ich so ein Hümpel Dehens in mich sehe. Und all die hohe Mut, die mir die lange Büchsen geben ha, die wollen mir einmal weg. Nur ich die unheimlichen Undeute, die dort deens heiden dort, lieflich und lewig für mich ha. Der hat wohl mir in die Büchsen sagt, in die neue lange Büchse. Die anderen Grütten Jungs, die starten Hals über Kopf ab die deens los, wenn bloß soeben die Musik inset. Und ich stünd da in mein Büchs und starr ob den blanken Boden von den Saal, als wo ich dat glatt is. Ob dat ich mich nie nicht und jo niemals rabwogen drauf. Ich könnte auch gar nicht tanzen. Wenn ich tanze, hat sich Udas hüpft und Zegenbock rüm. Und nu heit dat Gefühl, dat sie mi all ankicken den. Von allen Sien, von allen die Deens. Und ich war immer bestötter und verlegener und wüsste mich bald nicht mehr zu helfen. Und das Singen und Lachen und Juchen um mich her macht mich trauriger und trauriger. Zwischen all die vergnügten Gesichter fühle ich mich so elendig einsam als ein Krei in Eis und Schnee. Taratatü, rumpummelumpumpum, domwohl. Die Deens, die störten sich ab die Jungs. In hellen Hupen kommen sie da herswogen, die unheimlichen Undeute. Ich verstutz mich, als so litten Hund ob die Wisch, ob denn die Kaidol bärst. Und in Zackenei ich flink achter ein von die groden Pieles und schul dort Schaukopsch achter Rut. Und du sag mein Hart noch deibedal, denn ich krieg die dicke Gesine zu sein. Die kommen da her, weil wacht auf den blinken Saal, als so ein grotbosicht Schip mit volle Fahnen und Segels. Und der andere, der ins Geblüht ist immer her, wollen bloß die Wellen, die sei smitten de. Und, o Swornot, seist du just lieg ab mi tau. Ich meug mich ganz morgen achter den Pieler und kneip die Augen dicht, als können sie mich denn nicht sehen. Mann, als ich da so'm Becken gucke, lue, oh Klotz und Klüten. Da stünden sie auch für mich und meugen Knicks für mich und fötter mich ab zum Tanzen. Und da mag ich mit immer deutlich, weil mir die neue lange Büchsen zum ersten Mal beben de. Ich drehe mich ob da von einer achte mich stünde, sei meint haben können, aber der Hase mir sogar mit ihren drallen Arms im Klamm fiedelt und wirbel mir um sich her in dat Gewühl, dat mich hören und sehen vergüngen und ich komm ein Bein an die Ehe krieg. Ich komm gar nicht, dort mich taufe sorgen, so flink wo ich dat gorn. Bloß ganz stief moig ich mich, als sie wegen rupen dat dort, wenn die dort im drau. Mit sloten Augen als so ein Bohnenbüdelsack bummelig an ihren Balli. Leutig mi bimmel, bammel, bayern. Als heik doch gar nix bitte tun. Dat wohl meist als feuer Karussell. Wenn ich mein Augen oben möge, seiche gesehen er gesehen. So nah habe ich noch niemals eine Firma gehabt von den unheimlichen Unterirdischen. Ihr vollen, hellen Hoher, die flögen aus so einem wundervollen, wilden Schimmels, der in Stör. Und ihr Augen, die glusen mich an, damit die neue lange Büchsen wollen deutlich an to Bäven füngen. Und ihr Gesicht, wo ihr Astat finster in eine andere, neue Welt. Der erste Finster hat sich mich dahin oben, die in eine Welt, die mich bei dahin bloß in schummrigen Träumen düster verschwebt wurde. In Träumen von Mondschein und leise Tustern in Feuersnachen und den Rauch von Fleider und der Ruscheln und Ruhen von dem Wind in junge Blöhe. Ich fühl mich als von Twiegen im Wussen, die Twiegen von einem Busch, die brennen, an den die Flammen als Rosenblein und in die Windsbrut utreden hauen, hoch auf das Land hinküseln. Ich drei mich in einen Funkenwirbel, denn alles an er, wo ihr sprein und sprüßen, dat brücke der Augen in buntes Sprünkels, blau und grün und gold. Und spreisig fütterte er am Uhren der Rot von ihr ganze Gesicht. Und er woven hohe im Rümm, wo in die bütersten Flammen strahlen von dit Feuer. Und er Hut, wo ich so rosig zort, als finste Mettwurstpell. Und er Mund sah ich so ut, als wo ich die Wurst durchplatzt. Und der rosenroste, wunderbarste Mett quält er ut. Und ihr Näs steigt mitten dort zwischen aus so knopperigen Zippel. Mit einmal seh dat Knacks. Um ihn Büchs kreich rechts ein leise Schlag sieht. Und ich petter ünderl ob den Timpen. Oh je. Die eine litsche Knob, die hat er nicht mehr knucksen könnt. Ich ha den anderen Eisen losknüpft, wat mir die Büchs so kneipt von des strammen Hingels. Ich versuch den Slüben mit diesen Eisen noch verbleiben Knob zu verheiraten. Dat will man gar nicht lich, wie wollen jes Inkiel den so einen dicken Bülten von Dancers. Die soll wo je stoppen voll und gesine drück mi an sich, dat ich mi kaum rügen können. Wenn sie man bloß nix mag, wat muss ich mi genieren? Die Knob kann mich sonderbar wie es fehl grötter Fass eisen. Und als ich das Löben endlich Fass ha, wollt mich unheimlich, da die Büchsen Stürbords noch schon mein ohriges Schlag sieht beul. Da stimmt wat nicht. Mit einmal seh die Musik gut. Und dem brumm allein die Deibe Brummelbass. Gauf an mi, ich mach die nicht sein. Da löten all die Jungs immer sehr erdehens los. Und den Giegel allein die feine Wigelin. Komm Tommy, ich bin so allein. Da nehmen sich jeden andere. Tom, säge sie nun, knuff mir in die Rippen. Du musst mich nun gleich so losladen, wenn die Bass vorkommt. Und da komm mir all. Gauf an mi. Slow mi dönne. Wat will dat? Wie komm nicht von Anne? Was ist denn dat? Störte Gesine. Und den Gninze sei mi mit einmal tau. Du dreidoppelte Dösbadel. Du Riesenesel. Du hast din Hosenträger an mein Kleid fast knüpft. Sie hat so'n Zweiregen schöne, grode, bunte Knöp an ihr Kleid hindall. Oh je, wie versorg ich du's verdattere? Ich kann noch reis, wo ein anderer zu kommen. Man, da bekomm mir ein Kleid in die Möd und mein Büchsenhiels kräub mir auf die Wäs. Und muss her von weg an zu lachen. Halt, sie sei blieb hier, hol die Dun an mi. Und da wohl das erste Mal, dass ein Wiesmensch so was zu mir seh. Und mein Rohrkopf ging all noch groer in blaue Augen. Komm Tommy, ich bin so allein, sing die Wigelin. Da holen wir uns wisst oben, da der Mangioni noch mehr zu sein kriegen und tanzen uns noch einen Utgang hin. Buten in sticken Düstern, Potz, Blitz und Panko. Du folg mir mit einmal Fass im Slauten und mag was zurz auf meine Snuden als so ein schöne Säuzure Kasbären. Dörnere Sticken, dat abplatzte an die Mettwurst. gesine er Mund. Mi wollt as jugtrelieren dusen wie geliehen Stimmen mit einzeln nah an mein Ohr. Ein Herzerlangst du nicht ganz da, as ha die Blitz mi röcht. Denn reid ich mi mit ein Gnocks los und renn. All wat ich könn, blind in der Düsteren. Nicht wie mehr von us Hus auf, bleib ich endlich bestaun und drei mi Die bunten Lanternen schimmen ganz lit. Die Musik lock lies von wien. Mi woi so längvoll und hit und weite maue, als mir das noch niemals wehen woi. Ich reit mit den engen Kragen runter und hol dei Bluff. Und dann läutig mi die strammen Büchsenhingels lose und drevel mi nach Hus in Tau. Und wenn auch die Musik da gönn, nur ganz was anders achte mi herspielen, die, klüng mi noch schimme die Liese Wies von die Wiegelin in Ohr. Komm, to mi. Ich hef von dagigen Tags noch ein Lied andenken, dat ich an lohen Förjusabenden weinmäudig bekiek. In dat Loch von ein Hingelslöben, n groden bunten Knob, mit n bunten Flitzen fient sieben Tüchter an.